Moin moin alle zusammen, hier ist der Podcast Picknick im Kopf, hier ist Ole und Chickies! Genau, eine neue Folge und zwar ist das eine für uns beide eine sehr, sehr wichtige Folge. Wir grüßen zuerst die ganze Familie, wir grüßen alle Hallo. Freunde. Hallo! Denn es geht heute, wollen wir mit euch kurz einmal sprechen über Freundschaft und das Wort oder den Begriff Lieblingsmensch. Ja. Wie ihr wisst, unsere Folgen, wir planen die ja überhaupt nicht. Wir setzen uns kurz hin. Wir haben so eine kleine Tafel, die ist so groß wie ein DIN A4-Blatt. Da schreiben wir uns drei Begriffe drauf. Seht ihr, geht schon los. Und dann, also es ist echt gar nichts geplant hier. Und dann reden wir einfach drauf los. Und das ist eigentlich das Schöne. Freundschaften. Was sind denn Freundschaften? Was ist denn so Freundschaft, so ganz, so eine ganz wichtige Geschichte für dich in der Freundschaft oder bei Freunden? Also Freundschaft, man braucht keinen Ort. Also man muss nicht entscheiden, wo der andere leben soll und so. Das finde ich auch, vor allem, ich finde auch Freunde ist so, ab und zu hat man ja mal woanders gewohnt, wie wir haben ja mal in Mexiko gewohnt ganz, ganz lange. Und da haben wir ja auch noch ganz, ganz viele Freunde, ne? Oder die ziehen ja auch ab und zu mal um, Freunde, aber dennoch sind sie ja immer noch Freunde. Nur weil einer nicht mit dem Fahrrad zu erreichen ist, heißt ja nicht, dass er nicht Freund ist oder Freundin, ne? Ja. Was ich auch finde, Freunde sind so ohne Zeit. Weißt du, ich erkläre mich mal. Also, du musst jetzt nicht mit einem guten Freund oder mit einer guten Freundin so tagtäglich 4 Stunden telefonieren oder so 50 WhatsApp schreiben oder so, sondern das ist nicht so wichtig, weil du weißt ja im Herzen, dass es halt die Freundschaft da ist. Was meinst du so mit diesem Punkt? Finde ich da. Und man ist für jeden da. Man ist für jeden da bei Freundschaft. Bei Freundschaft? Bei Freundschaft. Genau. Und die können ja auch immer anrufen und so, ne? Aber ich finde auch bei Freundschaften, was auch wichtig ist, dass man sich auch sagen kann, was, wenn der andere mal irgendwie Quatsch gemacht hat oder so. Ja, finde ich gut. Weil ich glaube, wenn man nicht Freund ist mit jemandem, dann sagt man so, dann sagt man dem das vielleicht nicht, weil die Person ist einem egal. Ja. Aber ich glaube, gerade bei Freunden, da würde ich immer sagen, ey, was du, weißt du was, ich glaube, hier oder da könntest du das ein bisschen besser machen oder ich habe eine tolle Idee für dich. Und das ist auch Freundschaft, ne? Ja. Und dann sind Tiere, und Tiere sind doch auch Freunde, oder ja, was unbedingt, meinst du? Unbedingt. Ich meine, es wird ja sogar gesagt, gibt es diesen Spruch, der Hund ist der beste Freund des Menschen oder sowas. Keine Ahnung, ob das jetzt so stimmt, aber auf jeden Fall, Tiere sind schon wichtig. Sehr wichtig. Können schon sehr, sehr gute Freunde werden von Menschen, ne? Ja. Und dann werden wir beim Thema Lieblingsmenschen. Ui, ganz tolles Thema. Was piekst du mir da im Auge rum? Weil wir haben hier gespielt, wir müssen das erklären. Lernert, wo hast du den gewonnen, den Pfeil und Bogen? Chickies. Chickies, egal, gut. Wo hast du den gewonnen, diesen Pfeil und Dom. Bogen? Ah, auf dem Dom, so ein Pfeil und Bogen, Hamburger Dom. Und da schießt sie auf, wir sind in ihrem Zimmer, weil das hier sich ganz gut anhört, und da schießt sie auf ihre Zimmertür, und jetzt hat sie aber den Pfeil und mir fast das Auge ausgestochen. Also sie hat den in der Hand, okay, weil wir werfen den mal weg. So, habt ihr ihn vielleicht gehört. Also, Lieblingsmensch. Menschen sind, dann kann man mit denen ganz viel Zeit verbringen, also bei Freunden. Und man fühlt sich verbunden mit denen. Richtig. Das finde ich auch. Ich finde irgendwie, da fühlt man sich einfach wohl. Da ist so, wie gesagt, so Herzenswärme, weißt du? Da denkt man gar nicht mehr so, oh, alles klar, da ist so, das Herz ist einfach, wie sagt man so? Cool. Fühlt sich gut. Nee, nicht cool, das wäre ja kalt. Cool. Ah, cool, okay, genau. Also das glaube ich, also Lieblingsmenschen sind für mich Personen, mit denen ich, wo ich mich einfach wohlfühle, wo ich gar nicht denke, wo ich einfach nur hingehe, wo ich mit denen zusammen bin und dann, man braucht auch nicht unbedingt was machen, man kann auch mit denen nur chillen, nebeneinander sitzen, Cola, Fritz Cola trinken oder Pommes essen oder ein Eis essen oder so, da muss nicht immer, ach so, und das ist auch noch wichtig, genau, man muss für mich bei Freundschaften und vor allen Dingen auch bei Lieblingsmenschen, da muss nicht immer irgendwie ein Programm abgespult werden. Das kann auch einfach echt nur chillen sein oder irgendwas nebeneinander Playstation spielen oder irgend, weiß ich nicht, keine Ahnung. Für dich? für mich auch. Und du redest immer nach, ne? Was? Du redest immer nach, was ich sage. Und ich finde, bei denen... Nein, das war Spaß. Und ich finde, da bin ich bei denen gerne. Und muss nicht so alleine sein. Und fühle mich auch gut bei denen. Fühlst du dich denn ab und zu alleine, weil du das nennst? Nein. Ah, okay. Aber dann hast du Gesellschaft, dann bist du mit jemandem, genau, meinst du? Genau. Ah, okay, dann kannst du dich mit deinem Lieblingsmenschen zusammen langweilen. Genau. Und Langeweile ist auch cool in der Freundschaft, weil dann kommt man auf coole Ideen. Genau. Wie zum Beispiel, dass man Slime macht. Oder dass man einfach Eis isst. Oder sich die Haare anmalt oder sowas. Das ist ja nicht so schlimm. Man möchte auf jeden Fall mit ihnen Zeit verbringen. So,